السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الشيخ السامي، سبحان الله، دي صحابة obwohl einige von denen wurde das Paradies versprochen in dieser Zeit, dass sie Paradies eintreten werden und zu den Paradiesbewohnern gehören werden, unter denen Umar radiallahu anhu arda, der zweite Khalifa. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wa alihi wasallam hat in mehrere Stelle ihm gelobt und ihm das Paradies versprochen. Trotz dass er kommt und fragt den Sahaben, den der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam die Name des Heuchlern anvertraut hat. Und er sagt, hat der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam meinen Namen unter denen erwähnt? Schaut, subhanallah, wie sie Angst hatten vor Nifaq, welche Glaube sie hatten, welche Iman sie hatten, weil sie wussten, der Munafiq, der schlimmste Mensch sein wird Yawm al-Qiyamah, der am schwersten Strafe bekommen wird Yawm al-Qiyamah. Denen war bewusst, welche Stelle ein Munafiq, ein Heuchler hat. Sie haben versucht, jede Eigenschaft, die einer Heuchler hat, zu vermeiden und gefragt, damit sie sich von dieser Eigenschaft vermeiden. Und schaut, wie wir mit dieser Sache umgehen. Subhanallah, wie oft wir sprechen, wie oft wir wiederholen diesen Hadith, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sagt, die beschwerlichsten oder die beschwerlichsten Gebete für die Heuchler sind das Isha-Gebet und das Fajr-Gebet. Und Allahs Gesandter sagt, wenn sie wissen würden, welche Belohnung diese beiden Gebete beinhaltet, das gilt für jeder, der in diese Gebete, in diese Zeit zum Beispiel